Bismillahirrahmanirrahim. Alles auf Gott, Allah, den Herrn der Welten, Allahs Segen, Heil und Barmherzigkeit unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Meine lieben Geschwister, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam sagte sinngemäß: Macht das Gute zu jeder Zeit, aber nutzt die besonderen Situationen der Barmherzigkeit Allahs aus, denn es gibt besondere Situationen der Barmherzigkeit Allahs, in denen er durch diese Barmherzigkeit wen er will von seinen Dienern trifft. Und der Brisante Allah sallallahu alaihi wasallam, über ihn wird berichtet, dass zwei Männer zu ihm kamen, und sie haben beide den Islam gleichzeitig angenommen. Der eine von den beiden war aktiver, was seine Ibadat angeht, und der andere weniger. Und derjenige, der aktiver war, ist auch im Kampf mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam als Märtyrer gefallen. Der andere, der weniger aktiv war, ist erst ein Jahr später gestorben. Der Überlieferer Talha radiallahu anhu sagte: Ich habe dann im Traum Folgendes gesehen. Ich befand mich am Tor des Paradieses, und dann ist jemand aus dem Paradies rausgekommen und hat demjenigen erlaubt einzutreten, der als Zweiter gestorben ist, also erst ein Jahr später gestorben ist und kein Märtyrer war und weniger gebetet hat als der andere. Danach, nach einer gewissen Weile, kam wieder jemand aus dem Paradies und hat dem anderen, dem Märtyrer, erlaubt, jetzt das Paradies zu betreten. Dann ging er auf mich zu und sagte: Kehre zurück, denn deine Zeit ist noch nicht eingetroffen. Als Talha radiallahu anhu aufwachte, erzählte er diesen Hadith den Leuten, und der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam bekam davon mit, und er fragte die Leute: weswegen seid ihr so verwundert? Sie sagten: O Gesandte Allahs, der eine war viel aktiver, was seine Ibadat angeht, und ist auch als Märtyrer gefallen und durfte erst nach dem anderen den Paradiesgarten betreten. Da sagte der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam: Hat der andere nicht ein Jahr länger gelebt? Sie sagten: Doch. Dann sagte er: Hat er in diesem einen Jahr nicht den Monat Ramadan erlebt und darin nachts gebetet und so viel Raka'a im gesamten Jahr zusätzlich verrichtet? Sie sagten: Doch. Da sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam: Zwischen diesen beiden ist eine Entfernung, die größer ist als zwischen Himmel und Erde. Meine lieben Geschwister, es gibt offensichtlich nichts, was so wertvoll ist wie das Fasten. Und das Fasten ist nämlich ein Ausdruck des Ikhlas. Und die Weisheit des Fastens ist es, dass man die Achtsamkeit vor Allah subhanahu wa ta'ala erlangt, die Taqwa. Und das Fasten, liebe Geschwister, ist zweifellos eine Sache, die unsere Gottesfurcht mehrt. Allah subhanahu wa ta'ala sagte sinngemäß im Koran al-Karim: O die ihr an mich glaubt, das Fasten ist euch auferlegt worden, genauso wie es denjenigen, die vor euch waren, auferlegt worden war, damit ihr euch vor Allah in Acht nehmt. Durch das Fasten gewinnt man auch Ehrfurcht vor Allah tabaraka wa ta'ala. Meine lieben Geschwister, durch das Fasten erweckt man in seinem Herzen den Glauben daran, dass Allah Azza wa Jal den gläubigen Menschen und alle Menschen beobachtet. Durch das Fasten, liebe Geschwister, werden die Sünden vergeben. Durch das Fasten erlangt man die hohen Rangstufen, und die Engel beten für denjenigen, der den Sahur einnimmt. Und das Fasten ist eine Tilgung für die Sünden und ein Schutz vor dem Höllenfeuer. Es gibt am Tag der Auferstehung im Paradiesgarten, es gibt ein Tor, das zum Paradiesgarten führt, das Rayyan heißt. Das ist dasjenige Tor, durch das nur die Fastenden eintreten werden. Sobald sie den Paradiesgarten betreten haben, wird dieses Tor verschlossen. Meine lieben Geschwister, alles Gute und herzlichen Glückwunsch für jeden Menschen unter uns, der gefastet hat und der gehungert hat für einen Tag, an dem er dann nicht mehr hungern wird. Der herzlichen Glückwunsch an jeden von uns, der tagsüber durstet, damit er an einem Tag, an dem andere dursten werden, nicht mehr dursten wird. Das Fasten ist ein Weg, das Fasten ist eine Ibadah, die deinen Weg zum Paradiesgarten ebnet. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte sinngemäß, derjenige, dessen Taten durch das Fasten abgeschlossen werden, wird den Paradiesgarten betreten. Das bedeutet, derjenige, der stirbt, während er fastet, oder nachdem er sein Fasten gebrochen hat, wird zu denjenigen gehören, die den Paradiesgarten als erstes betreten werden. Oder es bedeutet, dass sie den Paradiesgarten betreten werden, ohne dass mit ihnen Rechenschaft abgelegt wird. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wer einen einzigen Tag auf dem Weg Allahs fastet, dessen Gesicht wird vom Höllenfeuer 70 Frühlinge entfernt. Das heißt, 70 Jahre lang wird er davon eine Entfernung entfernt, die 70 Jahre lang beträgt, um sie zu überqueren. Und deswegen, liebe Geschwister, als das Ende des Lebens von Umar ibn Khattab, als sein Ende nahe kam, begann er viel zu fasten, täglich zu fasten. Und ihr wisst auch, dass Uthman radiallahu anhu getötet worden ist, während er fastete. Und auch Abu Talha al-Ansari radiallahu ta'ala anhu fastete nach dem Ableben des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam 40 Jahre lang, ohne dass er dabei sein Fasten brach, außer an den beiden Eid-Tagen. Und auch über andere wie Abdurrahman ibn Qasim rahimahullah ta'ala wird berichtet, dass er berichtet von Aisha radiallahu ta'ala anha, dass sie jeden Tag zu fasten pflegte. Und es gibt sehr viele Beispiele über die Salaf, wie sie mit dem Fasten umgegangen sind und dass sie verstanden haben, wie wertvoll dieses Fasten ist. Der Monat Ramadan, liebe Geschwister, ist ein besonderer Monat. Es ist der Monat, in dem die Bücher Allahs herabgesandt worden sind. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, die Schriftblätter von Abraham sind in der ersten Nacht von Ramadan herabgesandt worden. Und die Tora nach 6 Tagen im Ramadan. Und das Evangelium nach 13 Tagen vom Ramadan. Und die Psalmen nach 18 Tagen von Ramadan. Und der Koran nach 24 Tagen des edlen Monats Ramadan. Meine lieben Geschwister, Imam Malik, rahimahullah ta'ala, wurde gefragt über jemanden, der den Koran al-Karim jeden Tag im Ramadan komplett durchliest. Da sagte er sinngemäß, wer so etwas macht, ist ein Vorbild und er hat nur Gutes zu erwarten. Meine lieben Geschwister, ein Mann aus dem Stamm Quda'a kam einmal zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und sagte, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass du der Gesandte Allahs bist. Ich bete meine Gebete, ich faste auch im Monat Ramadan, ich entrichte die Zakat und ich bete nachts im Ramadan. Das heißt, er hat all die Sachen gemacht, die ein Muslim machen muss, aber er hat hinzugefügt, dass er nachts im Ramadan betet. Da sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, wer in diesem Zustand stirbt, wird zu den Siddiqin und Shuhada gehören. Das heißt, er wird zu den besonders Gläubigen gehören und zu den Märtyrern gehören. Und das sind die zwei Stufen, die Allah subhanahu wa ta'ala nach den Propheten im Koran Karim erwähnt hat. Meine lieben Geschwister, das Nachtgebet hat viele Vorteile. Und zu diesen Vorteilen gehört, dass man den rechtschaffenden Menschen, die uns vorausgegangen sind, nachahmt. Dass man sich dadurch Allah tabaraka ta'ala nähert. Und deswegen sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, ihr sollt nachts beten, denn es ist die Eigenschaft der der rechtschaffenden Menschen vor euch. Es ist eine Form der Annäherung zu Allah, dem Erhabenen. Es verhindert euch daran, zu sündigen. Es tilgt eure schlechten Taten und es vertreibt die Krankheiten von eurem Körper. Und einer der uns vorausgegangen rechtschaffenen Menschen hieß Ar-Rabi' ibn Khuthaym. Er betete einmal nachts und las dabei eine einzige Aya. Die ganze Nacht lang wiederholte er diese einzige Aya, die sinngemäß bedeutet, haben etwa diejenigen, die Sünden begehen, gedacht, dass wir sie so behandeln werden wie die Gläubigen und diejenigen, die gute Taten begehen. Und seine Tochter fragte ihn eines Tages, oh mein Vater, warum sehe ich, dass alle Menschen schlafen, du aber nachts wach bist und nicht schläfst, also betest? Da sagte er, meine Tochter, das Höllenfeuer lässt deinem Vater keinen Schlaf. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam berichtet uns, dass Jibril einmal zu ihm kam und sagte, O Muhammad, leb solange du willst, du wirst auf jeden Fall am Ende sterben. Und liebe auch, wen du möchtest, am Ende wirst du dich von ihm trennen. Wisse aber, dass deine Ehre im Nachtgebet liegt und dass deine Unabhängigkeit oder dass deine Überlegenheit darin liegt, dass du von den Menschen nichts brauchst. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam, sallallahu alaihi wa sallam.